Mund und haben uns doch nie erkannt, verschlungen und den Blick vorbei, als wenn Illusion die Wahrheit sei. Träume haben uns verwirrt, haben uns in uns gehört. Ich sah dir lange ins Gesicht, doch dich sah ich lange nicht. Du gehst und drehst dich nicht mehr um. Ich bleib und frage mich, warum. Spürst du, dass man Glück nur lebt, wenn man nah am Abgrund steht? Du rennst weg so schnell du kannst, bist doch nie schneller als die Angst. Wenn du dich landeinwärts hältst, wer dich verfolgt, das bist du selbst. Doch der Wind bläst unverwandt alle Spuren aus dem Sand. Du hast mich mit dir selbst betrogen. Das Glück ist unbekannt verzogen. Ich warte auf das Warten schon, ich lausche dem Schweigen, lausche dir. Die Stille hält als Lärm in mir. Sieh mich an, ich seh zurück, ich sehe Lächeln, sehe Glück. Verpasst, verloren und vorbei, hörst du nicht den stummen Schrei? Du hast mich mit dir selbst betrogen. Das Glück ist unbekannt, verzogen, verzogen, verzogen.